Inhliziyo yami ngizoyenza ibe msulwa yona yona ngizoyenza ibe msulwa yona inhliziyo yami ngizoyenza ibe msulwa yona yona yona ngizoyenza ibe msulwa yona umsindisi wami wabethelwa ngenxa yami yami yami wabethelwa ngenxa yami umsindisi wami wabethelwa ngenxa yami yami yami wabethelwa ngenxa yami sengimbona lapho Jesu ngihlanzi inhliziyo yami ngimbona lapho Jesu ngihlanzi inhliziyo yami sengimbona lapho Jesu lo ngihlanzi inhliziyo yami ngimbona lapho Jesu mina engihlanzi inhliziyo yami sengimbona lapho Jesu angehlanzi inhliziyo yami ngimbona lapho Jesu angehlanzi inhliziyo yami sengimbona lapho Jesu angehlanzi inhliziyo yami ngimbona lapho Jesu angehlanzi inhliziyo yami sengimbona lapho Jesu yelo nohlanzi inhliziyo yami ngimbona lapho Jesu wami wahlanzi inhliziyo yami sengimbona lapho Jesu wami wahlanzi inhliziyo yami ngimbona lapho Jesu angehlanzi inhliziyo yami sengimbona lapho Jesu angehlanzi inhliziyo yami ngimbona lapho angokeba angehlanzi inhliziyo yami sengimbona lapho Jesu angehlanzi inhliziyo yami ngimbona lapho Jesu angehlanzi inhliziyo yami inhliziyo zethu Inhliziyo zethu zimhlophe ngapha kodwa zimhlophe ngapha kodwa zimhlophe ngapha wozuzobona zimhlophe ngapha oza zimhlophe ngapha wozuzobona zimhlophe ngapha inhliziyo zethu Inhliziyo zethu kodwa zimhlophe ngapha wozuzobona zimhlophe ngapha ngathi hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey Hey hey hey hey hey hey inhliziyo zethu inhliziyo zethu kodwa zimhlophe ngapha wozuzobona zimhlophe ngapha ngathi